NDR Kultur. Neue Bücher. Im Jahr 1928 wurde die Norwegerin Sigrid Undset mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Nun gibt es manchmal so eine Scheu, die großen Klassiker in die Hand zu nehmen und zu lesen. Bei Christine Lavrantochter ist das nicht nötig. Dieser historische Roman, der uns in das Norwegen des 14. Jahrhunderts führt, öffnet seine Türen sperrangelweit für eine Zeitreise. Es ist eine mitreißende, ergreifende und außerordentlich spannende Lektüre, findet Annemarie Stoltenberg hier zum ersten Teil von Christine Lavrantochter, Der Kranz. Christine wächst als Kind einer wohlhabenden Bauernfamilie auf. Sie ist der Liebling des Vaters, der sie vor allen Unbilden hüten und beschützen möchte. Die Mutter ist durch Schicksalsschläge gezeichnet und als die zweite Tochter Ulfhild bei einem Unfall schwer verletzt wird, ist für die Familie nichts anderes mehr wichtig, als dieses Kind zu retten und zu versorgen. Es wird sogar die kräuterkundige Frau Aushild herbeigerufen, die einen etwas zweifelhaften Ruf hat. Frau Aushild, die mit Herrn Björn lebt. Die Zusätze vor den Eigennamen, ebenso das Sira vor den später auftretenden Klosterbrüdern, haben eine bestimmte Bedeutung, erklärt die Übersetzerin Gabriele Haafs. Das sind Titel. Also Herr Björn, es bedeutet die Anrede und Frau Aushild zum Beispiel, dass sie dem ganz hohen Adel angehören. So durften sich nur wenige nennen. Das Wodorf muss vom König immer wieder beglaubigt werden. Und Sira, das steht dann im Glossar auch, ne, das ist ja überall ein ausführliches Glossar drin. Sira ist eine mittelalterliche Anrede für Geistliche. Die ist also mit Sir auf Englisch und mit Sir auf Französisch verwandt. Und das klang irgendwie so schön. Auf Deutsch gibt's nichts Entsprechendes. Und dann fand ich das schön, das beizubehalten. Vielleicht sollten wir von Frau Gabriele Haafs sprechen, denn sie wurde für ihr Übersetzergesamtwerk in Norwegen zur Ritterin geschlagen. Es gibt den berechtigten Verdacht, dass ihre Übersetzung des Sigrid Undset-Werkes die erste Übersetzung ins Deutsche aus dem Original ist. Es lässt sich nicht beweisen, weil wir nicht wissen, wir haben die Bücher nicht, die vor 100 Jahren diese beiden Übersetzer benutzt haben. Aber auffällig ist, dass Eigennamen, Ortsnamen und Spitznamen, die Spitznamen sind seltsamerweise nicht übersetzt in der alten Übersetzung, die sind in der deutschen, alten deutschen Fassung in der dänischen Schreibweise. Während Sigrid Undset im Original sie in der norwegischen Schreibweise geschrieben hat. Und da muss man ja eigentlich annehmen, dass sie eine dänische Übersetzung benutzt haben. Also ich meine, man übersetzt ja nichts aus dem Norwegischen und tauscht dann alle Eigennamen in dänische Schreibweise um. Das klingt sehr unlogisch. Also ich glaube schon, dass es so ist, dass die erste Übersetzung aus dem Norwegischen ist. Die Geschichte von Christine ist irgendwie zeitlos. Ihre erste große Kinderliebe stirbt, weil ein Nebenbuhler, ein berüchtigter Gewaltmensch, ihn aus Eifersucht tötet. Ihr Vater hat eine Verlobung für die Tochter arrangiert mit einem charakterstarken, aufrechten Mann namens Simon, in den sie nur leider nicht verliebt ist. Sie will zur Klärung ins Kloster. Während dieser Zeit lernt sie Erlend kennen, dem sie nicht widerstehen kann und ihn heftig begehrt. Sie bricht nicht nur mit allen Konventionen, sondern auch ihrem Vater das Herz, als sie eine Heirat durchsetzt. Misstrauisch macht uns schon, dass dieser Mann mit einer anderen Frau zwei Kinder gezeugt, sie nun aber verlassen hat. Die vormalige Geliebte nimmt ein tragisches Ende, das allerdings vertuscht wird. Erlend kommt die Aussteuer seiner Frau noch vor der Trauung abholen und leiht sich dazu einen Wagen beim zukünftigen Schwiegervater, ungeachtet der Tatsache, dass dieser den Wagen während der Ernte dringend bräuchte. Natürlich gibt er ihn nicht zurück. Auch sonst geschieht viel in diesem unglaublich gut zu lesenden historischen Roman. Im zweiten Teil wird es dann noch aufregender weitergehen. Annemarie Stoltenberg über den ersten Band, Der Kranz, des historischen Romans Christine Lavrantochter von Sigrid Undset. Das Buch ist im Alfred Kröner Verlag zum Preis von 22 Euro erschienen. NDR Kultur